Wilhelm Keilmann, der morgen seinen 35. Todestag hat, am 14. November. Ihm zu Ehren hören wir Sonnengesang für Sopran und Streichorchester mit der Sopranistin Cora Bethke und dem Bayerischen Kammerorchester Bad Brückenau unter Leitung von Jessica Hartlieb. Thank you. Applaus für die Sopranistin Cora Bethke und das Bayerische Kammerorchester Bad Brückenau. Die Leitung hatte Jessica Hartlieb. Aufgenommen 2008 in Aschaffenburg in der Musikschule. Dieser Sonnengesang für Sopran- und Streichorchester von Wilhelm Keilmann, der morgen seinen 35. Todestag hat. Im Concerto Bavarese auf Bayern 2 jetzt Musik von Heinrich Barthelmes, Suite auf G in 6 Sätzen für Violoncello. Und der Cellist ist Lutz Stobbe. Mm-hmm. Thank you. Der Cellist Lutz Stobbe war das hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2 mit Suite auf G in 6 Sätzen für Violoncello von Heinrich Barthelmes. Jetzt haben wir Intermezzi für Flöte und Gitarre für Sie hier von Waldram Hollfelder, gespielt von Elisabeth Jäckle-Riesbeck Flöte und Klaus Jäckle Gitarre. Thank you. Die Flötistin Elisabeth Jäckle-Riesbeck war das zusammen mit dem Gitarristen Klaus Jäckle 1997 im Studio Franken in Nürnberg mit Intermezzi für Flöte und Gitarre von Waldram Hollfelder. Leo Lammich jetzt, Klavier, Horst Rudolf Windhagauer, Cello und Reinhard Allenberg, Viola, in Sonata für Viola, Violoncello und Klavier von Holmer Becker im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Thank you. Holmer Becker hat diese Sonata für Viola, Violoncello und Klavier komponiert. Und gespielt worden ist sie hier von Leo Lammich Klavier, Horst Rudolf Windhagauer Violoncello und Reinhard Allenberg Viola. Aufgenommen 1987 im BR-Studio Franken in Nürnberg. Weiter geht's im Concerto Bavarese auf Bayern 2 mit einem Werk von Hans-Günther Allers, dem Quintett für Klavier, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott. Gespielt vom Ensemble Contraste. Thank you. Thank you. Thank you. Ein Quintett für Klavier, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott, das Hans-Günther Allers komponiert hat und das hier 2007 in der Meistersingerhalle in Nürnberg gespielt worden ist vom Ensemble Contraste. Hans Ludwig Schilling ist der nächste Komponist bei uns hier in der Sendung im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Seine Sonata Lyrica für Violoncello und Orgel spielen Thomas Blaes und Wolfgang Stockmeier. Thank you. Der Cellist Thomas Blaes und der Organist Wolfgang Stockmeier, der hier an der Orgel der Evangelischen Kirche Wittenbommern gespielt hat. Wir haben die Sonate Lyrica für Cello und Orgel gehört von Hans Ludwig Schilling. Unser letzter Programmpunkt im Concerto Bavarese auf Bayern 2 ist von Uwe Strübing, eine festliche Ouvertüre, die er für die Nürnberger Symphoniker komponiert hat, zum 75. Geburtstag 2021. Hier sind sie, die Nürnberger Symphoniker, unter Leitung von Kachun Wong. Thank you. 2021 haben die Nürnberger Symphoniker ihren 75. Geburtstag gefeiert. Und dafür hat Uwe Strübing eine festliche Ouvertüre komponiert. Die haben wir hier gehört, gespielt von den Nürnberger Symphonikern unter Leitung von Kachun Wong.